Ihr müsst wissen, ich habe früher schon immer ganz, ganz viel Musik gehört, als kleiner Junge schon. Und eine einzige Stimme ist mir bis heute in Erinnerung geblieben. Und ich bin ganz doll stolz, dass ich sie heute bzw. gleich vorstellen darf. Sie ist eine lebende Legende, eine Ikone, ein Weltstar. Bin ganz, ganz doll stolz und ehrfürchtig. Bitte Riesenapplaus für Bonnie Tyler! It's a heartache, nothing but a heartache. Oh yeah! Hits you when it's too late. Hits you when you're down. It's a fool's game. Dankeschön, Ben. Fabulous. Dankeschön.